nicht. Mich versehen, Sturm und Wellen mich versehen, mich versehen. Und dies Trübsal falle mir, mir Geist und Leben schwächen, Mast und Anker wollen brechen, wollen brechen. Hier versinken.